Tja, letzter Versuch war ja ein ziemliches Desaster. Anders kann man es wohl nicht sagen. Und ja, heute kommt der nächste Versuch. Wenn, möchte ich es ja auch dann am Stück mal zu Ende bringen, damit ich dann auch mal mit dem nächsten Schritt weitermachen kann. Aber ich bin immer noch von Linux überzeugt, nicht mehr ganz so, aber doch halte ich es für das Bessere. Das Kali Linux bekam ich dann irgendwann zum Laufen. Das klappte. Und das läuft auch ganz nett, auch wenn es echt puristisch ist. Aber erschreckend, dass man plötzlich mit Wii wieder klarkommt, nachdem man das 10 Jahre nicht benutzt hat. Und wer Wii kennt, weiß, was ich meine, glaube ich. Und ja, also das läuft jetzt auf dem Notebook, habe ich mal so ein bisschen angetestet. Noch nicht so viel, weil da möchte ich ja auch drüber berichten. Da kommt also nochmal was extra. Aber vorher habe ich ja immer noch die beiden Rechner. Ubuntu, gestehe ich, gefiel mir bis jetzt am wenigsten von dem, was ich ausprobiert habe. Das war Kali, Ubuntu, ja, die beiden. Knoppix schon wieder eine Weile her, den lassen wir mal eben außen vor. Aber Kali Linux war okay für das, was es ist. Der ist halt das, was ich machen will. IT-Security, Forensik, ist Kali scheinbar schon mal echt was Passendes. Und aber trotzdem möchte ich auf die anderen beiden Rechner auch noch was anderes raufpappen. Und daher probiere ich jetzt mal auf meinem 1 GB RAM bestücktem 865er Board mit Pentium 4 mal SUSE Linux 12. irgendwas, keine Ahnung. Habe ich mir gestern geholt, stand schon auf der Seite, dass es in 22 Stunden die 13er Version gibt. Interessierte mich aber wenig, weil ich wollte jetzt keine ganz neue Version, die vielleicht noch völlig wackelig ist, weil die ja dann den Effekt haben könnte, dass sie nicht läuft, weil sie eben noch relativ neu ist. Gefiel mir deswegen nicht so gut. Deswegen habe ich gesagt, okay, die 12er reicht mir und habe mir auch die geholt. Der Rechner ist jetzt schon gebootet. Ich habe auf der CD jetzt einmal klicken müssen, installiere das bitte. Und jetzt lief ein grüner. Also es tat sich was auf dem Bildschirm. Das finde ich schon mal sehr angenehm. Also ein Balken, der hin und her lief, ohne zu zeigen, wie lange noch. Das ist mir lieber als einer, der Quatsch anzeigt. Jetzt fragt er mich nach der Lizenz und der Sprache. Ich gehe das ruhig mal durch, weil, wie gesagt, es ist einfach mal ein Live-Erlebnis, wie es so funktioniert. So, da ist German-Deutsch. Keyword-Language möchte ich auch in Deutsch haben. Ach, hat er das, das stellt er automatisch um, hat nur ein bisschen gedauert. Die Lizenz, die ist schon übersetzt. Das finde ich auch witzig. Also die Lizenz kommt auch in der richtigen Sprache dann. Und ja, dann sage ich schon weiter. Jetzt USB-Geräte untersuchen, Firewire-Geräte untersuchen, Diskettenlaufwerk überprüfen, Festplattencontroller untersuchen, Kernel-Module für Festplattencontroller laden, Festplatte untersuchen, Linux-Partition suchen, Systemdateien suchen, Aktualisierungsmöglichkeiten, mehr konnte ich jetzt nicht nachlesen. Das lief also relativ zügig durch. Und jetzt fragt er mich, und da wird schon gleich komisch, Neuinstallation oder Update des bestehenden Systems? Ja, Update, also da ist jetzt ein Ubuntu 13 drauf. Ich probiere es jetzt nicht auch noch aus. Also, aber ich finde es ein bisschen komisch, dass das vorschlägt. Was will er denn da machen? Will er dann das Linux-Grundsystem behalten? Das macht aber keinen. Oder behält er nur die Festplattenkonfiguration? Sehr seltsam. Nee, ach, das kann nicht funktionieren. So doof ist auch niemand. Nee, sorry. Ich mache jetzt eine Neuinstallation. Ich muss nicht alles ausprobiert haben. Automatische Konfiguration verwenden lasse ich mal angehakt. Zusatzprodukte aus separaten Medien einbinden hake ich mal nicht an, weil ich nicht weiß, was er meint. Internet dürfte er ja, aber andere Medien habe ich nicht. Also weiter. Okay, Initialisierung, Europa, Deutsch, bla, 5, stimmt alles, weiter. Desktop auswählen, KDE, Gnome, andere. Das ist super, was gibt's denn unter andere? XFCE, LXDE, minimales grafisches System, also X-Window, minimale Serverauswahl. Ist ein 1 GB System. Ich kann man hoffentlich später auch nochmal umschalten, oder? Die Desktop-Umgebung stellt sowohl bla, bla bla bla. Ja, ne, muss ich jetzt am Anfang aussuchen. Ich weiß auch nicht, ob ich später umstellen kann. Ich nehme jetzt mal KDE, weil auf Ubuntu, das war ja, glaube ich, dieses, das war, glaube ich, Gnome. Ich weiß es nicht genau, ich vermute das einfach mal. Nehmen wir jetzt mal KDE. Nee, ist ein 1-Gigabyte-System. Das ist doch einfach Murks. Ich nehme mal dieses XFCE. Vielleicht kann man es ja auch später umstellen. Ich probiere mal XFCE. Ich glaube, ich habe irgendwo gelesen, dass der ziemlich schonend umgeht. Partitionierung macht dann Vorschlag. Ganz oben in Rot. Muss mir jetzt hoffentlich nicht zu denken geben. Ach, weil das Löschen ist. Ja, okay. Dann sagt er, dass er das löscht. Welche Partition da anliegt. Nämlich eine mit 20 auf den Root und eine Volumen 211. Und eine Swap. Wie groß die ist, schreibt er nicht. LVM-basierten Folder. Dazu muss ich erstmal lesen, was LVM ist. Das lasse ich mal aus. Hat er auch nicht angehakt. Separate Home-Partition vorschlagen. Ja, dann macht man. BTRFS als Standarddateisystem ist nicht angehakt. Dann lasse ich es auch mal so. Ich lasse mal alles so und sage weiter. Oh, jetzt will er auch noch gleich die. Also, man muss schon eine Menge mehr tippen als bisher gewohnt. Das muss ich sagen. Das fällt mir auf. Das war bei Ubuntu wesentlich schneller. So. Dieses Passwort für den Systemadministrator verwenden. Ja. Systemmail empfangen. Ja, will ich auch. Und automatische Anmeldung will ich eigentlich nicht, ne? Nö, das mache ich mal aus. Das ist ja eigentlich, das ist ja gegen jede Sicherheitsidee. Das Passwort ist zu einfach, es basiert auf einem Wörterbucheintrag. Sie haben für das Passwort lediglich, ja, wirklich verwenden? Ja, weil ich dich nachher sowieso platt mache. Platt machen deswegen, weil ich auch das nächste Betriebssystem auf diesem Rechner installieren werde. Denn wenn ich sie schon so vergleiche, dann möchte ich sie wenigstens alle vier auf dem gleichen Rechner installiert haben, um mal zu wissen, wo die Unterschiede sind. So, jetzt sagt er mir alles Mögliche, was ich noch. Die Firewall wird aktiviert, das könnte ich ausschalten. Der SSH-Dienst wird deaktiviert. SSH-Port wird blockiert. Installation von Abbildern ist aktiviert und bla bla bla bla bla. Also da kann man jetzt alles ganz viel sich angucken. XFCE-Desktop, genau. Boot, MBR, ja, alles gut. Wieso ist denn der Boot aus MBR deaktiviert? Das verstehe ich jetzt nicht. Aber okay, deaktiviert. Ach, weil er über Bootloader wohl geht. Ja, mach einfach, ist eigentlich egal, weil ich will ja erstmal sehen, wie es läuft. So, installieren. Sagt er mir Installation durchführen. Installation wird gestartet. Jetzt werden die Festplatten vorbereitet. Oben erscheint eine Diashow mit SUSE.org, wie das finanziert ist. Besuchen Sie unsere Seite, bla bla bla. Also, ich würde mal sagen, das Übliche. Ich kann oben die Laschen irgendwie aber nicht wirklich wechseln. Doch jetzt, ja, okay. Puh, also es sind oben drei Laschen. Jetzt könnte man ja die Zeit benutzen und mal gucken, ja, was kann man da so sehen. Doch jetzt reagiert er, ist nur ein bisschen langsam gewesen. Da zeigt er mir die Details. Also Abbild X11 wird angewendet. Eintrag hinzugefügt, bla bla bla. Also so in Kurzform das, was er jetzt während der Installation macht. Die Versionshinweise zeigt er mir an. Es ist übrigens die Version 12.3.4 vom 27.02. Also ein Tick älter. Aber das macht ja nichts. Ja, da geht er so ein bisschen drauf ein. Auf das UEFI-BIOS, also dieses neue BIOS, das mit dem Microsoft versucht, alle anderen Rechner von oder alle anderen Betriebssysteme wohl zu vernichten. Ich weiß auch nicht, was das wieder soll, denn wirklich sicherer wird dadurch gar nichts. Okay, jetzt läuft dann automatisch plötzlich die Diashow wieder, obwohl ich bei den Versionshinweisen war. Also, ja, ist nicht alles so ganz rund, aber das stört überhaupt nicht. Das ist ja jetzt echt nur, weil man es jetzt bis ins letzte Detail testet. Er ist jetzt bei 32%. Das ist schon mal super schnell. Also da waren die, ja gut, Kali Linux war noch schneller, bloß Kali Linux läuft auch da vermutlich läuft tatsächlich nur X, weil die Grafik ist mehr als simpel. Das ist mehr oder weniger fast ein Konsolensystem und das ist auch Thema klein. Von daher ist Kali Linux sowieso so, glaube ich, ein bisschen der Außenseiter bei diesem Vergleichstest, hätte ich fast gesagt, bei diesem Vergleich. Ich werde ihn jetzt mal laufen lassen. Er will nämlich noch 1,9 GB installieren. Das wird schon noch ein bisschen dauern. Und dann sage ich mal, wie es war bis dahin. Bis gleich. Jetzt sind wir bei 86% angekommen. 93 MB bleiben noch. Und ich glaube, das ist weder schneller noch langsamer als Ubuntu. Ich habe jetzt leider die Zeit nicht gestoppt, hätte man machen können, habe ich halt nicht. Aber gefühlt ist es angenehmer. Warum? Ich mochte die SUSE schon immer, ist aber natürlich auch Geschmackssache. Es ist einfach ein schlichter grauer Bildschirm mit ein paar grünen Balken, die da so vor sich hinlaufen. Er zeigt aber pro Paket einen Fortschrittsbalken an, das er installiert, und darunter einen Gesamtfortschrittsbalken. Und beide befinden sich irgendwie, wie soll ich sagen, dicht an der Realität. Ja, also die gehen gleichmäßig voran. Man hat das Gefühl, okay, was die mir mitteilen, da ist wirklich auch was dran. Er ist jetzt auch schon bei Erstelle Liste mit Skripten, die zum Abschluss aufgerufen werden. 92%, wir kommen also weiter. Und bei Ubuntu hatte ich eher so, ja, da saß ich vor, da passierte nicht so richtig was, da wurde mir nichts mitgeteilt. Ja, kann man so lösen. Ich will jetzt auch Ubuntu nicht schlecht reden, darum geht's mir gar nicht. Aber jetzt so für mich, wenn ich mich denn schon mit Linux wieder beschäftige, dann mag ich es auch, wenn ich was von Linux sehe. Also wenn er mir anzeigt, was macht er da gerade. Ist ja manches kryptisch, das ist ja auch okay, manches versteht man vielleicht noch nicht mal. Aber er zeigt es an. Wenn ich irgendwas haben will, was mir gar nichts anzeigt, dann bin ich bei Windows besser aufgehoben. Das System wird nun neu gestartet. Okay, was jetzt wieder ein bisschen JAST 2 ist das übrigens. Ach Mensch, an JAST kann ich mich ja sogar noch erinnern. Ich glaube, damals, als ich damit rumgemacht habe, kam da nicht sogar gerade JAST 2 raus. Ich weiß es nicht mehr genau. Ich nehme die CD jetzt mal schnell raus. Er hat nämlich leider nicht gesagt, ob man das tun soll oder nicht. Auch wieder so eine kleine Unstimmigkeit, die aber eben nervig sein kann. Nimmt man es nicht raus, bootet er wieder von der CD. Also ich hoffe mal, es war richtig, sie rauszunehmen. Offensichtlich ja. Der hervorgehobene Eintrag wird automatisch ausgeführt. Ach so, okay, OpenSUSE wird gebootet. Der Bootloader, grob war das. Ich nehme an, dass es grob war. Auf jeden Fall hätte ich mir auch was anderes aussuchen können und es sind angenehme 5 Sekunden. Also man kann einschreiten, wenn man möchte, aber es geht auch schnell, wenn man nichts tut. Das finde ich persönlich immer sehr angenehm, weil manchmal schalte ich ihn halt an, gehe weg und wenn ich wiederkommen möchte, dass er läuft und nicht immer noch darauf wartet, dass ich mir entscheide, was ich boote. Hätte ich eine Entscheidung treffen wollen, wäre ich da geblieben. Jetzt habe ich einen riesigen Cursor auf dem Monitor. Aber offensichtlich ist das auch noch erst, ja, okay, er ist noch bei der automatischen Konfiguration. Das wäre jetzt sonst schon echt ein Brüller gewesen. Ich meine, ich habe jetzt nur einen 19 Zoll Monitor dran, einen uralten HP 1955 TFT Monitor. Aber wäre jetzt natürlich ein guter Witz gewesen, wenn er mir, wenn das der Bildschirm gewesen wäre. Was mir auffällt ist, der Monitor ist nur per VGA angebunden, da fehlt das K von Konfiguration, passt also nicht so ganz, was da auf dem Bildschirm erscheint, aber das ist eher wieder so ein, ja, das sieht man, das ist so, aber who cares. Er ist immer so bei der Konfigurationsvorbereitung, ist jetzt auf 44, ach also insgesamt ist er erst auf 12%. Da schalte ich mal wieder weg, da brauchen wir ja nicht alles gemeinsam drauf warten, reicht ja nicht hier immer wie ein Dovi sitzt. Bis gleich. Ja, XFCE-Oberfläche wird gestartet, sagt er mir. Die auf... ja, die Auflösung ist... Nennen wir es mal dünn. Ich schätze mal auf 640 mal 400, was das war früher. Das sieht man weiß das gar nicht mehr. Ich glaube 640 mal 480. Settings Manager, Desktop. Und dann wollen wir mal gucken, ob wir das noch größer kriegen. Ich muss jetzt so ein bisschen lachen, aber es sieht echt. Ja, die Größe von dem Wallpaper sagt er 1600 mal 200. Das ist ja auch toll. Aber wo ist denn bitte jetzt schön die Bildschirmgröße einzustellen? Nicht über Desktop? Tja, da geilert schon los, ne? Da, ja. Muss ich tatsächlich erstmal suchen. Also, nee, finde ich hier nicht. Settings Manager. Ja, dann geht er wieder dahin und da ist dann der Desktop. Der bot mir jetzt aber keine Größenänderung an. QT4, Windows Manager, Windows Manager Tweaks. Na gut, Windows Manager hört sich für mich jetzt nicht nach Größe an, sondern eher so, ja, wie viele Arbeitsflächen gibt es und wie kann ich darauf zugreifen und. Ist auch nicht ganz auf dem Bildschirm drauf, das Ganze. Also das ist wenig perfekt. Das muss man so sagen. Ich werde jetzt erstmal suchen, ob ich das Bild größer kriege, wie er sich anfühlt und dann werde ich mal dazu meine Meinung verkünden. Ja, selbst Suse schafft es, mich zu erstaunen. Es ist also tatsächlich so, dass er jetzt mit 640x480 läuft und ich das auch in keiner Form umstellen kann. Also ich habe ihn schon gefunden, wo ich hin muss. Aber ganz klar, umstellen kann man es nicht. Also wahrscheinlich, wenn ich auf KDE oder Gnome wechsle, dann würde es vermutlich gehen. Aber grundsätzlich geht es leider erstmal nicht. Ich bin schon so ein bisschen schockiert. Und ich meine, wie gesagt, wir reden jetzt auch nicht von irgendwelcher exotischen Hardware, sondern das ist eine Firma von der Rechner. Das ist ein Rechner von der Firma, der, also, das ist Standard-Hardware. Also, ganz im Gegenteil, das ist sogar eher immer todlangweilige Hardware, denn dort wurde immer gekauft, was lange unterstützt wird, weil es halt Bürorechner sind, wo es nicht um die letzte Quantumgeschwindigkeit geht, sondern wo es eher um die Stabilität geht. Ja, ich breche das mal ab. Das Suse selber fühlte sich flüssig an. Aber das ist natürlich mit diesem XFCE, also mit das ist falsch. Mit dem 640x480, ja, da geht das gar nicht. Also, sorry, aber nee, das hätte er mir einfacher machen müssen. Was mich jetzt etwas irritiert ist, dass wir jetzt gerade wieder, jetzt habe ich mal Knoppix reingeschmissen. Und der will schon mal gleich im Live starten. Das will ich gar nicht. Ich möchte es ja installieren. Was muss ich denn da wieder für Tricks machen? Also der bootet jetzt von, oder ich boote jetzt gerade von CD. Also nochmal zu Suse. Ich breche gerade mal, oder mache mal eine kurze Unterbrechung. Zu Suse. Macht da alles einen sehr guten Eindruck. Ich werde es auch nochmal wahrscheinlich mit Gnome irgendwann probieren. Aber, naja, also, ich muss mal eben gucken, Install oder was? Hilfe zu den Boot-Optionen mit. Ja, und das kann ich exakt nicht sehen. Das ist auf dem Bildschirm nicht drauf. Oh, leck mich. Also, sorry, aber ich im Moment habe ich die Schnauze gerade ein bisschen voll. Ja, ist nun mal mit VGA verbunden. Was soll ich dann machen? Jetzt fange ich an, das zu booten, das Knoppix. Und der sagt mir Informationen, wie ich booten kann. Finde ich da rechts. Ja, danke schön. Jetzt startet er schon wieder im Live-Modus. Also installieren kann ich es nicht, weil ich auf dem Bildschirm nicht sehen kann, was dort rechts steht, weil es ein VGA-Bildschirm ist, wo halt die Einstellung nicht so ganz auf dem Bildschirm. Ach, das ist da alles Scheißkram. Ja, sorry, aber ich, also, wenn ihr so einen Mist an Endanwender verkaufen wollt, ist ja kein Mist. Aber wenn ihr eure Betriebssysteme an Endanwender verkaufen wollt oder überhaupt wollt, dass die nutzen, verkaufen, ist ja bei Linux sowieso falsch. Aber es gibt ja auch durchaus Hersteller, die versuchen, das zu verkaufen. Ja, sorry, aber da muss das schlicht und ergreifend funktionieren. Ja, jetzt ist Knoppix dahin geknoppixt. Jetzt steht da Hut. Ja, jetzt macht er weiter. Also der informiert auch nicht so ganz genau, ob er da eine Eingabe verlangt oder ob er weitergehen will. Also ich, ja, also meine Überzeugung. Ja, mal gucken. Also jetzt haben wir Live-GNU-System Knoppix, das ich viel lieber auf dem Rechner installiert hätte, mir aber nicht gesagt hat, wie. Das muss ich also nochmal vorher wieder nachlesen. Natürlich kann man sich auch vorher mal ein Handbuch holen oder sich informieren. Also auch nicht falsch verstehen. Das ist auch eigene Faulheit. Aber mittlerweile leben wir im 20. Jahrh- 21. Jahrhundert. Und sorry, aber da erwarte ich irgendwo auch, dass Betriebssysteme heute so komfortabel sind, dass ich auch ohne Handbuch klarkomme. Das war bis jetzt bei keinem, ehrlich gesagt, so richtig der Fall. Warum nicht? Ja, doch, bei so einigermaßen bei Ubuntu. Wobei, wenn dann das Backup schon nicht funktioniert, das ist so für mich so eine Sache, wo ich immer denke, uah. So, hier sieht der Bildschirm jetzt klasse aus. Jetzt weiß ich nur nicht, wie man es installieren kann. Nee, also Knoppix ist schnell gestartet, sehr schnell, muss ich sagen. Hier gibt es jetzt Einstellungen, Systemwerkzeuge, bla. Es reagiert ja auf ein Live-System. Überzeugt es mich mal nicht sofort. Aber das kann jetzt auch täuschen. Also da, wie gesagt, das Ding ist alt. Ich werde jetzt erstmal gucken, wie man es installiert, ob ich das finde. Und wenn, dann werde ich es installieren und dann werde ich mich wieder melden. Bis gleich. Ja, nach kurzem Gucken findet man dann unter dem Menüpunkt Knoppix auch Knoppix HD installieren. Also nicht so schwierig. Dann sagt man einmal, jo, möchte ich machen. Beenden Sie dieses Programm, wenn Sie gerade mit Suspendo Disk, nee, will ich alles nicht, sondern ausführen. Also er warnt mich auch noch, das finde ich immer schon mal gut. Automatische Partitionierung, Disk, ganze Platte verwenden, ja, genau das mach. Wenn jetzt einer hofft, dass er hier auch Infos sammeln kann, wie man das macht, als zweites Betriebssystem auf einem Rechner, da kann ich von vornherein sagen, muss ich enttäuschen. Das wird es bei mir nicht geben, da halte ich gar nichts von. Nicht, dass ich was dagegen habe, kann man sicherlich alles machen. Wird auch vermutlich funktionieren. Keine Ahnung, vermute ich jedenfalls. Aber ich halte einfach nichts von. Ein Rechner, ein Betriebssystem, Ende. Das ist mir lieber. Alles andere zeigt sich irgendwie doch meistens irgendwann als instabil. Ja, jetzt passiert hier mal exakte Mann gar nichts. Jedenfalls zeigt er mir irgendwie nichts an. Ja, wo soll das jetzt? Ja, gibt es hier einen Taskmanager? Ja, hier unten gibt es irgendwas. Nee, gibt es auch nicht. Prozessor doch da. Oh nee, zeigt er aber nichts an. Ich keine Ahnung, was er da macht. Netzwerk archivieren, ja. Eigentlich versuchte ich es jetzt auf HD zu installieren. Also nochmal Knoppix. HD installieren. So, was sagt er da jetzt? Dieses Programm, bla bla bla, bitte beenden Sie das Programm jetzt, wenn Sie nicht 100% sicher sind. Bin ich. Ich möchte das installieren. Alles klar. Beenden Sie es. Nein, ich möchte es ausführen. Vielleicht fragt er mich ja noch 30 Mal. Jetzt automatische Partitionierung, ganze Fahrt. Ja, alles genau so möchte ich es machen. Okay. Und dann schließt sich das Fenster. Ja. Und dann passiert auch nichts mehr. Nö. Ernsthaft. Gucke gerade mal so durch. Ja, weil es ist sehr hübsch animiert alles, das muss ich sagen. Sieht sexy aus. Aber installiert einfach nicht, ohne dass er mir irgendwie sagen würde, warum nicht. Ist ja großartig. Schön, dass es diesen Menüpunkt gibt, der sich als völlig sinnlos erweist. Nee, gibt es ganz klar. Es gibt hier Knoppix und dann kann ich sagen, 3D-Desktop neu starten. Blabla, konfigurieren, auf Flashdisk installieren, nö, das will ich ja nicht. Desktop-Auswahl, Neustart, Firewall, HD-Installation, genau, HD-Installation ist das, was ich eigentlich machen möchte. Was er aber nicht tut. Nee, tatsächlich nicht, also kann ich machen, was ich will. Automatische Partitionierung. Kann ich das nochmal ändern? Ja, das ist okay. Keine automatische Partitionierung möglich. Nee, das ist ja großartig. Kannst du Festplatte verwenden? Ja. Möchte ich machen? Ja. Partitionierung macht irgendwas, redet da jetzt von? Und dann ist wieder Ende. Cool. Also, ja, es ist, also es erstaunt mich immer mehr. Ich würde das mal ziemlich einen Schrott nennen. Oh, jetzt meldet er Partitionierung. Prüfinstallationsvoraussetzung. Oh, jetzt laufen vermutlich 5 Installs gleichzeitig. Also man klickt drauf. Es passiert exakt immer nichts. Jetzt sage ich wieder okay. Also jetzt fragt er mich schon wieder, ob ich es installieren will. Ich sage mal okay. Es passiert auf dem Bildschirm nichts. Es ist nicht mal, dass der Mauszeiger zu einer Sanduhr wird oder sowas, sondern schlicht gar nichts. Auch jetzt weiß ich nicht, ob was passiert. Ja. Der Rechner blinkert nichts. Die CD wird nicht angesprochen. Ja, jetzt werde ich mal irgendwo nachlesen, ob ich irgendwo finde, wie man das beim Booten einstellt, dass er sich installiert. Und vielleicht funktioniert es dann. Aber so ist schön, dass die letzte Hoffnung, ich habe das extra nach hinten gepackt, weil ich Knoppix als sehr, sehr gut in Erinnerung hatte, dass das auch Schrott ist. Ja, ich melde mich mal, wenn ich da weitergekommen bin. So, nach dem x-ten Versuch zeigte er dann plötzlich wieder ein Fenster an, wo oben die Festplatte zu sehen war. Darunter stand dann automatisch konfigurieren, darunter gesamte Platte und so weiter. Also so die Einstellung. Wenn man auf OK klickt, dann war das schlicht einfach zu Ende. Ich habe dann irgendwann mal einen Doppelklick oben auf die Platte gemacht, mehr aus Verzweiflung. Jetzt steht da, Knoppix-Daten werden auf Festplatte kopiert. Das las ich aber eher, als wenn er das jetzt als Swap-Speicher für die CD benutzt oder so. Also ich weiß auch nicht. Ich habe langsam keine Ahnung, wie das Ding funktionieren soll. Offensichtlich ist es ja eigentlich so gedacht, dass man per CD bootet und dann sagt, installier mich bitte. Das hat aber bis jetzt nicht wirklich gut funktioniert. Naja, ich guck mal weiter. Und bevor ich das vergesse, das ist Knoppix 7.0.5. Er kopiert da jetzt immer noch gefühlt 20 Stunden. Oh, geht auch noch die Uhrzeit falsch. Ist der Erste, der die Uhrzeit auch nicht in den Griff kriegt. Okay, das finde ich jetzt nicht ganz so schlimm. Ist aber halt auch irgendwie komisch. Nee, kann ich auch nicht. Nee, keine Herkunft. Nee, also dieses 3D ist wirklich top animiert, nützt mir noch nichts. Kopiert also vor sich hin und ich sag mal Bescheid, was er am Ende kopiert hat, ob es eine Installation war oder ob er einfach nur Swap gemacht hat. So. Jetzt ist er ja fertig und vermeldet exakte Mang nix. Irgendwas rödelt noch auf der Festplatte rum. Oh, jetzt sagt er wieder irgendwas. Konfiguration des installierten Systems. Okay, klicke ich mal auf OK. Dann passiert nichts. Ja, muss ich nicht auf OK klicken oder was will der denn da von mir? Oh, jetzt kommt wieder was. Das ist, jetzt kommt wieder was hoch. Muss ein Bootlader vorhanden? Ja, der macht das doch einfach. Okay. Ja, installier mal in die Festplatte. Ja, in die erste Festplatte, immer noch. Das fragt er vorhin aber zweimal. Also ich finde das unglücklich umgesetzt. Das Problem ist, man klickert irgendwo an und sagt, okay, alles gut, mach mal und so. Jetzt sagt er, er hat alles gemacht. Knopf ist auf Festplatte installiert. Muss der Rechner neu gestartet? Soll der Rechner jetzt neu gestartet werden? Ja. Jetzt muss ich wahrscheinlich mal die CD dann rausnehmen. Das ist auch mal so toll, dass man die so diese 3 Sekunden während des Bootens, wo man die CD rausnehmen kann. System Shutdown beendet. dann müsste doch jetzt eigentlich schon was rausgeben. Also ist das Shutdown wohl noch nicht ganz. Bitte CD entfernen. Ja, das würde ich sehr gerne tun. Jetzt hat's geklappt. Und was macht er jetzt? Und Eingabe. Ach so, sonst wartet er 2 Minuten. Nee, dann drücke ich mal die Eingabetaste. Ja, mal gucken. Und jetzt bootet hoffentlich ein Knoppix, das mich meiner Meinung nach nie gefragt hat, wie ich eigentlich heiße. Okay, Bootloader, Decompressing, Booting Kernel, bla bla rup, hüdelidup. Jetzt ist das, was ich an Linux immer mag, die ganze Schrift, die da so überall vor sich hinläuft. Schwupp, schwapp, schwupp. Live Linux-System. Und das ist jetzt gerade ein Live. Naja, gut, das Bild ist halt das gleiche. Das ist auch nicht so entscheidend. CD ist draußen. Jo. Und da ist er. Ohne dass er mich überhaupt. Compiz Fusion? Was war das denn jetzt wieder? Achso, es war vielleicht so ein persönliches Logo oder so. Keine Ahnung. Aber es scheint zu laufen. Das ist ja, also. Die Art der Installation, da kann man jetzt wirklich drüber streiten. Ich mache jetzt mal hier so den K-Organizer auf, um mal zu gucken. Also muss ja wohl KDE der Unterbau sein. Jetzt passiert wieder gar nichts. Und zack, dann geht's plötzlich auf. Okay, der ist langsam. Das will ich ja auch gar nicht bemängeln. Das ist ja auch vollkommen okay. Der 3D-Bildschirm ist auch unheimlich toll, den muss man nachher mal als erstes abschalten, weil er das Ganze einfach natürlich sehr, sehr langsam macht. Dann öffne ich nochmal so einen LibreOffice Writer. Ja, das ist doch besser. Da öffnet sich LibreOffice, also so ein Bild, und dann dauert es schon ein bisschen und es dauert ein bisschen, aber das ist vollkommen okay bei diesem Rechner. Das ist ja jetzt schon knackigeres Programm und zack ist er da. Das ist okay. Die Geschwindigkeit macht mir also insgesamt gar keinen schlechten Eindruck. Problem ist diese fehlende Sanduhr. Also man klickt irgendwo drauf, was länger dauert, und dann wartet man bis zum jüngsten Gericht, ob was passiert. Kann man sehr geteilter Meinung drüber sein. So, wenn ich abmelden sage, was passiert denn dann eigentlich? Ach, dann lässt er mich runterfahren. Immer dieses Suchen nach Ausschalten. Ja. Macht einen guten Eindruck jetzt von der Bedienbarkeit, von der Geschwindigkeit, von der Flüssigkeit her. Wie gesagt, wir reden hier vom 1-Gigabyte-Rechner. 1 Gigabyte LAN. 1 Gigabyte LAN ist gut. 1 Gigabyte RAM. 100 MB Netzwerk. Das habe ich jetzt gar nicht geguckt, ob das Netzwerk ging. Doch, muss es. Ich hatte Internetverbindung. Das sah insgesamt brauchbar aus. Also auf dem Rechner werde ich mir Knoppix weiter angucken. Das ist der langsame Rechner. Mit 1 GB und ich habe noch einen mit 1,5, der ähnlich bestückt ist. Da werde ich mir nochmal das SUSE raufhauen und dann direkt mit einem Gnome-Desktop, um mal zu gucken, wie sich es da so verhält. Das sind ja 2 durchaus gängige Betriebssysteme. Vielleicht kommt auch Ubuntu auf einen von den beiden rauf, das weiß ich noch nicht genau. An denen ich dann meine Angriffsexperimente ja mal laufen lassen kann. Und die Angriffe selber werden dann ja eher von Kali Linux kommen, das ja wie dafür gemacht ist. Großes, rundes Fazit. Wer es einfach haben möchte, möglichst alles automatisch erkannt bekommen haben, was relativ optisch auch ansprechend ist, was aber auch schon mal so den einen oder anderen Absturz hinkriegt, dem würde ich schon zu Ubuntu raten. Das ist schon sehr simpel gemacht. Das ist auch echt nett umgesetzt. Völlig ohne Frage. Wer es genauso stabil mag, etwas weniger bunt, etwas weniger automatisiert, habe ich das Gefühl, dass SUSE da so die richtige Entscheidung ist. Oder auch Knoppix, wobei ich immer das Gefühl habe, Knoppix wird nicht ganz so gut unterstützt wie SUSE, aber das ist mehr so ein Gefühl, das muss ich noch zeigen. Knoppix hat mich ein bisschen enttäuscht jetzt mit der Sanduhr, weil das einfach echt bei der täglichen Arbeit ein Problem ist. Aber auch damit kann man leben. Kali Linux, wie gesagt, ist ja auch sehr spezial nur. Jetzt habe ich alles mal installiert. Ihr durftet euch das alles mal anhören. Wer weiß, ob es überhaupt einer getan hat. Jetzt werde ich diese Rechner soweit vorbereiten. Ich überlege mir noch, welches Linux worauf kommt. Ich weiß ja jetzt immerhin, welches drauf läuft. Und dann werde ich mal so langsam Richtung, mal gucken, entweder Security oder Forensik. Da muss ich mal sehen, mit was ich mich da so als erstes beschäftige. Aber auch da werde ich weiter berichten. Solange, ja, Happy Computing oder was immer man sagen soll, wünsche ich allen viel Spaß. Und ich sehe mal, was als nächstes kommt. Ihr werdet es lesen oder hören. Ciao.